gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang flex flex flex flex Nero, zwei Gesichter, charismatisch und stabil vom Richter. Block sympathisch, doch bin kalt wie Winter. Was für Fragen darf ich, trag die Straße in mir. Das Bedürfnis nach mehr, also zeig ich mich. Jetzt will jeder Bruder sein, ich zeig kein Gesicht. Peinlich ist, dass sie lügen, sie gönnen dir nicht. Ständig Intrigen, sie hassen, doch stört mich nicht. Nero, zwei Gesichter, Pakete Wella, damals im Zimmer. Heute kommt Lila in Massen legal ran. Die Nero Visa, nie wieder Dealer. Guck, zu viele Fragen im Kopf, die Seele gespalten. Die Folge von Nord, bisschen ruhiger im Block. Durch die suchenden Cops, schlaf ich heute Nacht oder nimm sie mich obs, man, Nero. Cause this world is such a, and when I say this world, I mean it. I don't mean in the ideal sense, I mean in the, every day, every little thing you do. It's such a, gimme, gimme, gimme. Everybody back off. You know, everybody's like, you taught that from school, everywhere. Big business, you want to be successful. Zwei Gesichter, Bruto, zwei Gesichter. Vom Guten zum Bösen im Block seit Kindern. Habe Zelle oder baue ne Villa. Durch den Rausch wusste ich nicht, was ich will, Mann. Schätern und Engel haben zwei Gesichter. Du musst alles handeln, also sei nicht blind, Mann. Tiefe Zeiten, es sind böse Bilder. Denn der kluge Schätern will dein Glück verhindern. Also denk und bewahre die zwei Gesichter. Doch sei ehrlich zu dir und deinem Bettverdiener. Also denk und bewahre die zwei Gesichter. Doch sei ehrlich zu dir und deinem Bettverdiener. Teufel, Bruto. Zwei Gesichter. Flex. Engel, Negro. Okay. Zwei Gesichter. Gimme, gimme, gimme, push, push, push, push, step, step, step, crush, crush, crush. That's how it all is, and it's like nobody ever stopped. Just, you know, I feel like instead of us just being like slavery's bad, slavery's damn, bad whitey, I mean, all right, let's stop that. Push, push, push, push, step, step, step, crush, crush, crush.